Andacht vom 19.08.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Reinhard und Matthäus. Reinhard, ich sag euch was, Leute, und es ist mir sehr ernst. Euer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr müsst auf ihn aufpassen. Ich erinnere mich, als Gott zu mir sagte, du brauchst dich nicht um deine Berufung zu kümmern, die habe ich dir schon gegeben, ebenso alle Gaben. Aber du musst auf den Tempel aufpassen, den ich dir gegeben habe. Ich habe dann beschlossen zu trainieren, um meinen Körper fit zu halten. In unserer Gemeinde war ein Prediger, er sagte, und das traf mich tief im Herzen, der Teufel macht die Menschen nicht krank. Sie machen sich selber krank. Wir gehen zurück zu weiteren Fragen. Wir fahren fort, was wir gestern schon gemacht haben. Wir beantworten die Fragen abwechselnd. Frage von Enrique. Machst du Trauungen? Reinhard. Das ist eine lustige, nette Frage. Ich habe bestimmt 100 Hochzeiten gehalten. Ich habe aber nicht die Zeit, das zu machen. Ich liebe es, aber ich habe keine Zeit dazu. Wenn ich jeden Tag nochmal 24 Stunden hätte, hätte ich noch genug zu tun. Hier kommt eine nette Frage für Matthäus. Warum sind so viele gerufen, aber wenige sind erwählt? Antwort von Matthäus. Der Bezug ist wohl Matthäus 22, 14, wo Jesus das sagte. Wie ich diesen Vers verstehe, ist sehr einfach. Es ist eine offene Einladung für die ganze Menschheit, für jeden, der glaubt. Alle sind gerufen, alle können kommen und gerettet werden. Aber nicht alle reagieren auf diesen Ruf. Sie entscheiden sich gegen Jesus. Deshalb sind wenige erwählt, weil nur wenige auf diese Einladung antworten und ihr Leben Jesus übergeben. Die Menschen haben diese falsche Vorstellung, dass alle Leute gleich sind. Biblisch ist das nicht richtig, denn das Erwähltsein hat mit meiner persönlichen Antwort auf Gott zu tun. Viele sind gerufen, aber viele geben sich wirklich hin. Deshalb sind nur wenige erwählt. Reinhard, ich beantworte rasch zwei Fragen, die nicht theologischer Art sind. Erstens, gibt es eine gute Gemeinde in Wien? Antwort, schick mir eine Direktnachricht und ich gebe dir die Adresse meines Bruders, der dort eine Gemeinde hat. Zweitens, hast du eine Gemeinde oder ein Werk in Goiânia? Antwort, nein, wir bauen nur ein Waisenhaus dort. Nächste Frage. Wie gehst du mit religiösen Verwandten um? Antwort von Reinhard. Das ist eine sehr faire Frage. Erstens, wir sollen alle Menschen lieben, auch die Religiösen. Zweitens, wir verurteilen religiöse Menschen nicht. Drittens, wir unterwerfen uns keiner Religion. Wir müssen verstehen, wir sprechen den religiösen Geist und die Religion an, aber nicht die Menschen. Schaut, wie Jesus mit religiösen Menschen umging. Er konfrontierte sie. Er sagte, sie seien Heuchler. Er warf ihnen vor, dass sie den Menschen Lasten auferlegten, die sie selbst nicht tragen wollten. Er sagte, sie hielten die Menschen davon ab, ins Reich Gottes hineinzukommen. Das waren Menschen, die keine Christen waren. Du kannst nicht einen Christen so konfrontieren, wie Jesus die Pharisäer konfrontierte. Die Gesetzeslehrer wussten, was sie taten. Viele Christen jedoch wissen nicht einmal, dass sie in einem religiösen System feststecken. Man muss sie lieben und freundlich mit ihnen umgehen. Wenn ein Hund einen Knochen hat und du nimmst ihm den Knochen weg, wird er beißen. Was musst du tun? Gib ihm ein dickes, saftiges Steak und er wird den Knochen loslassen. Wir müssen den Menschen die Wahrheit der Güte Gottes zeigen und wie Jesus sich manifestiert. Dann werden sie überzeugt sein. Matthäus. Nächste Frage. Wie soll ich mit Teenagern umgehen, die nicht gehorchen? Sollen wir als Eltern sie einfach loslassen? Antwort von Matthäus. Zunächst, es sind deine Kinder, du trägst Verantwortung für sie. In Sprüche 4 spricht Salomo über seine Beziehung zum Vater. Er sagt, als ich jung war, ging mein Vater mit mir. Er lehrte mich alles. Das Problem mit Teenagern ist immer, dass man nicht sieht, wo das Problem beginnt. Die Eltern sehen die Rebellion erst, wenn die Kinder rebellisch werden. Jede Person geht durch solch eine Zeit der Rebellion. So wird man erwachsen. Bei den einen verläuft das recht mild, bei anderen heftiger. Was sollen Eltern tun? Gebt eure Kinder nicht auf. Ihr seid verantwortlich für sie. Sie haben ihre Chance verdient. Ihr habt sie euch nicht ausgesucht als Kinder und sie sich euch nicht als Eltern. Wenn sie rebellisch sind, müsst ihr bei Gott nachfragen, wie ihr sie erziehen sollt. Wenn ihr sie nicht erzieht, wird niemand sie erziehen. Ich finde diese Einstellung, alles Gott zu überlassen, schrecklich. Egal, was man in Gottes Hände legt, die Kinder, die Firma, die Finanzen, die Beziehung, so ist das nicht richtig. Denn dabei geben wir unsere eigene Verantwortung ab an Gott, der die Dinge richten soll. Ich lese Epheser 3,20. Ich gebe alle Herrlichkeit unserem großen Gott, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Also, du übergibst die Verantwortung nicht in die Hände Gottes, sondern seine Kraft wirkt durch dich. Reinhard, jetzt kommt eine harte Frage, aber es ist wichtig, sie zu beantworten. Frage: Kann man in einer Partnerschaft ohne sexuelle Beziehung leben, wenn man Sex nicht mehr will? Eine Frau fragt das. Antwort: Ich weiß nicht, was in eurer Ehe los ist. Du schreibst, wir haben kein Bedürfnis danach. Wenn das Wir stimmt, dass ihr beide kein Bedürfnis habt, dann lebt es so. Wenn es für euch beide so in Ordnung ist, ist's doch gut. Aber wenn nur du das so fühlst und es deinem Mann aufdrückst, wird deine Ehe in schwere Probleme geraten. Das musst du lösen. Ich persönlich stimme nicht überein mit dem, was viele Menschen tun. Meine persönliche Meinung ist, wenn der Ehemann 1. Korinther 7,4 für sich benutzt, ist das nicht richtig. Es ist der einzige Vers, der ausdrückt, dass der Körper der Frau dem Mann gehört und umgekehrt. Wenn also ein Mann meint, dein Körper gehört mir, du musst mir zur Verfügung stehen, wann immer ich das will, empfinde ich das als komplett falsch. Im Alten Testament ist Sex nie selbstsüchtig. Wenn die Frau kein Bedürfnis nach Sex hat, hat das eine tiefere Ursache. Du musst schauen, wo der tiefere Grund des Problems ist. Es kann körperlich sein. Deine Hormone sind durcheinander. Deshalb hast du kein Bedürfnis. Lass das untersuchen und bringe deinen Körper in Ordnung. Es kann ein Trauma aus deiner Kindheit sein, durch sexuellen Missbrauch zum Beispiel. Es kann sein, dass dein Mann sehr aggressiv ist. Da braucht ihr eine Lösung. Wenn ihr beide kein sexuelles Bedürfnis habt, seid glücklich. Wenn nur einer keinen Sex will, bringt es in Ordnung. Sonst besteht die Gefahr von Ehebruch. Und dann ist der Ehebruch die Schuld des Mannes. Aber du hast es herausgefordert, das ist schon ganz anderen starken Gottesmännern passiert. Matthäus ist der Experte in der nächsten Frage. Frage: Wenn ich an das Kommen Jesu denke, bekomme ich Angst, was das Ende der Zeiten angeht. Aber ich kann es nicht erklären, warum. Antwort: Viele Menschen fühlen da genauso. Meiner Meinung nach gibt es zwei Hauptursachen für diese Angst. Erstens, die Menschen kennen Jesus nicht wirklich. Wir haben das Bild Jesu verzerrt. Wenn ich Jesus als den grantigen Kerl sehe, der in die Kirche kommen und sie heimsuchen wird, werde ich ihn nicht freudig erwarten. Wenn ich ihn nicht kenne, bekomme ich Angst vor der Endzeit. Wir lesen all die Dinge, die in der Endzeit geschehen werden, die Trübsal und all das, und dann denken wir, das gilt alles uns und wir werden den Zorn Gottes durchleben. Aber das ist nicht wahr. Zweitens, die Menschen wissen nicht, was in der Ewigkeit geschehen wird. Sie denken, wenn Jesus zurückkommt, endet dieses ganze Leben hier auf der Erde. Die Menschen meinen, dass alles hier auf der Erde ist das wahre Leben. Und wenn das endet, dann ist alles weg, was sie sich hier aufgebaut haben. Ich habe das wunderbare Haus gebaut, dann kommt Jesus und alles ist weg. Und so weiter. So fühlen sie sich, als seien sie auf dieser Erde gefangen und plötzlich wird das einfach nicht mehr da sein. Wir müssen dringend herausfinden, wer Jesus wirklich ist. Wir müssen die Sehnsucht nach der Ewigkeit entwickeln. Wenn ich ein Gefangener dieser Erde bin, werde ich immer Angst vor Jesus und der Ewigkeit haben. Nächste Frage an Reinhard. Wenn Leben ewig ist und wir nicht sterben, warum reden die Leute dann über Reinkarnation? Antwort von Reinhard: Das ist sehr einfach. Reinkarnation ist nicht biblisch. Eine Frage von Talita. Sie fragt: Ich sehe eine kranke Person und erkenne, dass sie ein psychisches Problem hat. Kann ich dann für die Person beten? Antwort von Reinhard: Ich würde nicht für solch eine Person beten. Religiöse Menschen tun das immer. Die Menschen kommen und sagen: Bete für mich, ich bin krank. Krankheit hat meist eine kranke Psyche als Ursache. Viele Menschen wollen einfach Aufmerksamkeit oder können nicht vergeben. Die Religiösen beten für sie, egal warum. Das ist unehrlich, sehr unehrlich. Selbst Jesus fragt: Willst du geheilt werden? Wenn ich feststelle, dass die Ursache für eine Krankheit in einer Einstellung liegt, in Unvergebenheit oder darin, dass die Menschen gar nicht wirklich geheilt werden wollen, da sage ich: Ich werde nicht für dich beten. Du wirst zwar sofort geheilt werden, weil Gottes Güte da ist, aber morgen früh hast du das gleiche Problem wieder. Also, rede mit der Person, sage ihr, was du siehst. Zwischenfrage an Reinhard. Viele Menschen wollen zu ihm kommen und fragen, wann das möglich ist. Antwort von Reinhard: Wenn ich noch 15 Jahre lebe, vielleicht. Es ist aber praktisch unmöglich. Hier eine nette Frage für Matthäus. Ich mag ernst gemeinte Fragen. Frage: Gibt es einen Grundsatz, wer mich taufen sollte? Antwort von Matthäus: In der Bibel steht nicht deutlich, wer dich taufen soll. Was wir lernen und verstehen können, wenn wir Taufen in der Bibel anschauen, ist, dass die Person, die dich tauft, die Person sein sollte, die dir Jesus geoffenbart hat. In manchen Fällen ist das nicht möglich. Zum Beispiel, wenn Reinhard übers Internet lehrt. Mein Rat für dich ist, finde eine Person, die auf die Art und Weise an Jesus glaubt, wie du es tust. Und bitte diese Person, dass sie dich segnet, indem sie dich tauft. Taufe bedeutet nur, ich gehöre Jesus, jemand soll mich taufen. Nicht mehr. Nächste Frage, Reinhard. Jemand fragt, ob die Andachten, die auf Telegram erscheinen, in einem Buch veröffentlicht werden. Antwort: Wir sind dran. Nächste Frage an Reinhard. Wie kann ich Gnade verstehen im Kontext von Hananias und Sapphira? Antwort: Für mich ist das nicht verwirrend. Weder Petrus noch Jesus tötete sie. Sie töteten sich selbst. Wie? Was sie kannten, war das Gesetz. Was stand im Gesetz? Wenn man das Gesetz bricht, wie sie es taten, muss man getötet werden. Als Petrus durch ein Wort der Erkenntnis erkannte, was sie getan hatten, und es ihnen offenbarte, glaube ich persönlich, dass die Angst ihre Herzen erreichte und diese Angst sie tötete. Die Bibel sagt in Jesaja 19,1: Das Herz des Menschen bleibt aus Angst stehen. Petrus deklarierte also nur, was geschehen würde, aber er tötete sie nicht. Im Geist sah er, dass sie beide tot umfallen würden. Deshalb sagte er es. So verstehe ich das. Nächste Frage für Matthäus. Wie kann ich die Autorität Jesu erleben und in seiner Kraft tun, was er tat? Antwort: Wenn du glaubst, dass du in Jesus bist, wird er sich auch in dir manifestieren. An jedem Ort, wohin du kommst, wirst du tun können, was du siehst, dass Jesus tut. Aber ich möchte uns daran erinnern, dass wir in einer Kultur leben, die Autorität anders versteht. Da ist Autorität eine greifbare Macht, die das Sagen hat. Biblisch ist das nicht richtig. Wir müssen Autorität als Identität sehen, die wir ergreifen. Geistliche Autorität ist etwas, was wir anziehen. Wenn ich in Jesus bin, dann wandle ich darin. Deshalb verbinde ich immer Intimität mit der Identität, die ich in Jesus habe. Meine Beziehung zu Jesus ist auch meine Identität in ihm. Deshalb wandle mit ihm, lass dich von ihm führen, dann wirst du in dieser Kraft und Autorität leben. Reinhard, Frage an ihn, kennst du Alessandro Boas? Was denkst du zu seiner Musik? Antwort: Ich kenne ihn nicht, darauf kann ich keine Antwort geben. Nächste Frage an Reinhard, wie Debbie und ich uns kennengelernt haben? Antwort: Das ist nichts, was ich hier erzählen werde. Nächste Frage, wie alt bist du, Reinhard? Antwort: Ich bin 60 Jahre alt. Yeah! Ich lehrte gestern über Angst. Schickt uns eine Direktnachricht, dann bekommt ihr den Link zu einer Predigt von mir. Reinhard, ich mag diese Frage sehr. Frage: Ich suche Gott sehr intensiv. Ich sehe nun Lichter und habe eine Stimme gehört, die mich gerufen hat. Woher weiß ich, ob das Jesus war? Antwort von Reinhard: Ich ermutige dein Herz, da weiterzugehen. Jesus sagt in Matthäus 7, 9 bis 11: Welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm einen Skorpion geben. Dann sprach Jesus weiter, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater denen Gutes geben, die ihn bitten? Gott ist so ein guter Gott. Wenn du dich nach ihm sehnst, wird Gott dann erlauben, dass Satan mit einem Licht zu dir kommt? Niemals. All die Engel werden dich umringen und sicherstellen, dass die Stimme Gottes vom Himmel zu dir kommt. Rufe Gott an und bitte ihn, dass er zu dir spricht. Gott reagiert immer auf die Herzen, die zu ihm rufen. Wenn du das Licht siehst und die Stimme hörst, rufe, ich bin da, ich bin da. Nächste Frage. Hier geht es um Prophetie und die Offenbarung. Matthäus hat so viel Erkenntnis über die Offenbarung und über Prophetie, da kann ich gar nicht mit. Wen mehr interessiert, der kann Matthäus auf Instagram abonnieren. matkoreadp. Jetzt kommt die Frage. Glaubst du, dass die Wiederkunft Jesu schon am Pfingsten war und wir jetzt schon im Reich Gottes leben? Antwort von Matthäus. Diese Lehrmeinung nennt sich Amillennialismus. Ich glaube das aber nicht, denn die Prophetien über die Wiederkunft Jesu passen nicht zum Pfingstereignis. Und sie passen nicht nur nicht, das Reich Gottes ist außerdem nicht das, was wir auf Erden jetzt erwarten. Stellt euch vor, wenn das Reich Gottes das wäre, was wir gerade erleben. Das wäre ein Schlamassel. Reinhard, diese Nachricht berührt mein Herz ganz wunderbar. Viele Menschen schreiben das. Die Nachricht. Reinhard, danke für all deine Lehre. Ich wurde durch dein Live von Pornografie geheilt. Wie schön. Noch eine Frage. Was meinst du damit, wenn du sagst, dass Jesus in seine Kirche kommt und sie heimsucht? Antwort von Reinhard. Es war eine Begegnung mit Jesus, als er mir sagte, dass er kommen würde. Er sprach zu mir über vieles. Ich verstand sehr gut, was er meinte. Dann fragte ich ihn, aber Herr, gibt es etwas in der Bibel, woran ich das festmachen kann? Er antwortete, sicher, lies die Briefe an die Gemeinden in der Offenbarung. Plötzlich stellte ich fest, dass Jesus dort mehrfach sagt, wahrlich, ich komme schnell. Das ist nicht das Kommen Jesu, sondern dass Jesus die Gemeinde heimsucht. Der Herr sagte, diese Worte werden erfüllt werden. Wer Buße tut, wird wundervolle Erfahrungen machen. Wer nicht Buße tut, wird es nicht erfahren. Jesus sagte mir, ich will meine Braut zurück. Meine Braut wurde mir durch Pastoren und religiöse Leiter geraubt. Ich möchte sie zurück. Ich komme und suche meine Kirche heim und ich werde meine Braut rufen. In der Kirche wird es große Erschütterungen geben. Jesu Motiv wird Eifersucht sein. Jesus ist eifersüchtig, weil die Kirche seine Braut missbraucht hat und er ruft sie zu sich zurück. Wenn in Offenbarung 3,5 steht, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Da steht weiter, wer meine Stimme hört und nicht wer mein Klopfen hört. Jesus hat geklopft, aber niemand hat ihn gehört. Nun ruft er. Jesus kommt und wird seine Kirche heimsuchen. wer der Leiter in einer Gemeinde ist, wenn du diese Botschaft hörst und wenn du deine Gemeinde missbraucht oder an dich gebunden hast. Tu Buße, geh vor Jesus und sag: Jesus, es tut mir so leid, ich habe dir die Braut geraubt. Wenn du Teil der Braut bist, wenn du jemandem im religiösen System erlaubt hast, dich zu manipulieren, tu Buße, sag: Jesus, ich gehöre dir. Bringe mich zurück zur Leidenschaft der ersten Liebe. Die Kirche wird gespalten werden in religiöse Tote und in Menschen, die Jesus nachfolgen und in Intimität mit ihm leben. Danke.